Telekom, Doppelfernsprecher Weinsberg 27, Ecke Rosenthaler Platz an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören einige zerknüllte Fahrscheine sowie einige Aufkleber, die hier auf einem Laternenmast angebracht sind, unter anderem mit der Aufschrift Wu-Tang Clan, sowie eine riesige Werbung, die hier an einem Haus angebracht ist, mit der Aufschrift für Schnellsurfer in DSL-Geschwindigkeit von bis zu 3,6 Mbit/Sekunde mobil ins Internet. Make the most of now, Vodafone. Ansonsten, außer zahlreichen Menschen, die hier aus der U-Bahn strömen bzw. in die Straßenbahn hineinströmen, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.